Im Tagesspiegel rechnete im Juni 1998 eine Autorin vor, dass eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern monatlich 2.800 Mark verdienen müsste, um netto mehr Geld zu haben als mit Sozialhilfe. Anstatt nun zu kritisieren, dass alleinerziehende Mütter wegen fehlender Kinderbetreuung nicht arbeiten können und für die Arbeit, die sie machen, zu schlecht bezahlt werden, kritisierte die Autorin, dass die Sozialhilfe zu hoch sei. Die Stimmung im Land kippte in eine Angst vor Sozialschmarotzern, in Leistungsverliebtheit und ein obsessives Bedürfnis nach Sparsamkeit. Der Diskurs um das Geld und die Arbeit wurde von neoliberalen Ökonomen geführt, die bestimmte Ideen davon hatten, wie man richtig wirtschaften sollte. Kurz unterbrochen wurde die Krisenstimmung durch den Boom der New Economy von 1998 bis 2000. Die SPD hatte im Wahlkampf 1998 noch für ein Bündnis für Arbeit geworben, also einen Zusammenschluss von Gewerkschaften, Arbeitnehmenden und Politik zur Entwicklung von Strategien für mehr Arbeitsplätze. Ein Bündnis, so erzählen es Leute, die damals Politik gemacht haben, das leider wenig erfolgreich darin war, brauchbare Ideen hervorzubringen. Sie wurden auch erstmal nicht benötigt, weil die digitalen Technologien eine Investitionsblase entstehen ließen, durch die es für kurze Zeit Entspannung auf dem Arbeitsmarkt gab.